Nebel. Ercan, Mene, Urge, bevor ich geh. Opfer, Assassin, bevor du gehst. Irgendwann geht jeder eins. Jeder von uns muss irgendwann mal gehen, Bruder. Ja. Schlag sie, Nebel. Bevor ich gehe, hinterlasse ich meine Spur. Bevor ich wieder eins werd mit der Natur. Asche zu Asche, mein Parcours. War nicht immer glimpfrisch, bergab, bergauf. Doch ich blieb frisch, wake up, reg auf. Ein Split, Blackout, wer kaut, wer klaut, wer ist wer? Wem hab ich vertraut, wer raubt, wer traut sich mehr? Wer hat dich vergraut, viel nur den Wolken über Deutschland? Denn alles, was wir wollten, mussten wir uns holen mit Gewalt. Bevor ich gehe, will ich meinen Feind klären, wenn ich einen hätte. Doch ich hab keiner, so zählt nur, dass ich meine Eltern rette. Straighte Brüder werden wie Onkeln für meinen Sohn, mein Sam, mein so geliebter Wurm, ich hinterlass den Thron, eure MCs haben zu kleinen Mund für meinen dicken Schwanz, Teufel jagt mich voll, dein Mund Schicksal drückt mich an die Wand. Auch wenn ich in Probleme bade, lauf ich mit erhobenen Haupt. Du willst echtes Leder haben, komm und hol dir meine Haut, Nabil M. Bevor ich geh, will ich Lächeln in Gesichtern sehen. Ich bin kein Engel, doch ich weiß, sie werden mich erwähnen. Ich hoffe im Guten, denn alles kommt mal zusammen. Ich bin nicht selbstgerecht, Dämonen haben versucht mich zu fangen. Ich hab keine Flügel auf dem Rücken, ich bin einfach Mensch. Leben und leben lassen ist alles, was ich kenn. Merkt ihr meine Texte nicht? Mann, das meiste war Spaß. Ich wollte nur fliehen vor der realen Welt. Das Leben ist hart, egal. Ich hab Vertrauen in Menschen. Du sagst, das ist naiv. Vielleicht hast du recht, doch ich seh das Leben wie Said. Bei all dem Hass versuche ich positiv zu bleiben, weil plötzlich bist du weg. Ist es so, wie ich das schreibe? Guck, alles kommt zurück. Scheiß auf Karma, das stimmt wirklich. Und bist du mit 20 ein Bastard, bleibst du's mit 40. Das wär kein Leben, das wir warten auf den Tod. Deshalb atme ich diese Luft, bis der Schatten mich dann holt. Bevor ich gehe, will ich, dass meine Familie weiß, dass egal was passiert, ich niemals auf meine Familie scheiß. Bevor ich gehe, muss ich meinen Brüdern danken aus ganzem Herzen. Ohne euch hätte ich die Scheiße hier nicht überstanden. Bevor ich gehe, Mutter, sollst du wissen, dein Schmerz und die Sorgen wegen mir lasten wie ein Felsen auf meinem Gewissen. Ich küsse deine Hände, der Segen in dir. Bevor ich gehe, hoffe ich, Gott, kannst du mir vergeben für all die Sünden und die Fehler in meinem Leben. Bevor ich gehe, will ich meinem Vater sagen, ich bin stolz, dich als Vater zu haben. Da, da, bevor ich gehe, mein Leben, meine Liebe, Hass, Wut, Trauer sollen erlischt sein, bevor ich gehe. Geht morgen.